Aber ein paar Feinde brauchen wir noch, sagte der General zum Politiker, als die Mikrofone abgedreht waren. Und der Raketenproduzent nickte.